Упражнение 21, страница 188. Der Arbeitstag. Kurt Fischer arbeitet in einem Chemiebetrieb als Elektriker. Sein Arbeitstag beginnt früh. Am Morgen steht er um 6 Uhr auf. Er öffnet das Fenster, schaltet das Radio ein und hört. Guten Morgen, liebe Sportfreunde. Wir beginnen unsere Morgengymnastik. Wir machen Übung 1. Kurt macht Morgengymnastik. Er wiederholt alle Turnübungen 5-mal. Die Morgengymnastik macht ihn munter. Schnell wäscht er sich, rasiert sich, zieht sich an, kämmt sich und frühstückt. Seine Arbeit beginnt um 7:30. Um 7 Uhr verlässt Kurt das Haus. Er fährt mit der Straßenbahn und ist gegen 7:30 an Ort und Stelle. Um 11:30 isst Kurt Mittag. Er isst im Speiseraum seines Betriebs. Hier unterhält er sich mit seinen Kollegen oder liest die Zeitung. Die Mittagspause dauert bis 12:30. Dann setzt Kurt seine Arbeit fort. Um 16:30 ist sein Arbeitstag zu Ende. Heute geht Kurt aber noch nicht nach Hause. Heute findet die Versammlung der Mitarbeiter des Betriebs statt. Sein Kollege Horst Baumann hält einen Vortrag. Nach dem Vortrag findet ein Konzert statt. Kurt kehrt erst um 7 Uhr abends nach Hause zurück. Er isst Abendbrot. Am Abend liest er gewöhnlich Bücher oder Zeitschriften. Heute ist er etwas müde. Aber er sieht noch das Fernsehprogramm Russisch für Sie. Gegen 10 Uhr geht er zu Bett.